Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute morgen. For your kingdom. Für dein Königreich. Thank you for our time here. Danke für unsere Zeit hier. To serve you. Dir dienen zu können. To come to know you. Dich kennenzulernen. We ask you to bless these words. Wir bitten dich, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This morning I want to talk about the house of the Lord. Heute morgen möchte ich über das Haus des Herrn sprechen. We have a few more weeks before our deadline for the compiling of, or how would you say it, for the gathering of the down payment for this building. In ein paar Wochen befinden wir uns am Abschluss oder muss alle Bezahlung für die Anzahlung fürs Gebäude müssen getätigt werden. Is that understandable? Yeah. Habt ihr das verstanden? Okay. And we could maybe get a little extension on it. Vielleicht geben Sie uns noch ein bisschen mehr Zeit. And so I would like to speak on it this morning. Ich möchte darüber sprechen heute morgen. Just some thoughts. Ein paar Gedanken. On the house of the Lord. Über das Haus des Herrn. If you would turn with me to 2 Kings chapter 7. Wenn ihr mit mir zu 2. Könige Kapitel 7 blättert. And maybe you could turn with me to 1 Timothy chapter 3. Und vielleicht auch zum 1. Timotheus 3. Now, the term the house of the Lord comes from the Old Testament. Der Ausdruck das Haus des Herrn kommt aus dem Alten Testament. It means a few different things. Es bedeutet ein paar verschiedene Dinge. It means the presence of God. Es bedeutet die Gegenwart Gottes. It means the temple. Der Tempel. It speaks also of the tabernacle. Es bedeutet auch der Tabernakel. Could even speak of the family of God. Könnte auch von der Familie Gottes sprechen. In Psalm 23 David said at the end. Im Psalm 23 sagt David am Ende. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde all meine oder für immer im Hause des Herrn wohnen. And then in Psalm 27 verse 4. Und dann in Psalm 27 vers 4. He said, "One thing have I desired." Sagt er, eines habe ich erbeten. "And that will I seek after." Und nach dem trachte ich. "That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Dass ich bleiben möge im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. "That I might meditate in the temple of the Lord." Damit ich nachdenken kann, sinnen kann im Tempel des Herrn. Now when David was praying this prayer, wo David dieses Gebet gesprochen hat, there was no temple. Gab es keinen Tempel. There was tabernacle. Es gab das Zelt. That was set up in Shiloh. Das in Shiloh. That's where Hannah went and she prayed war. In the house of the Lord. Dort ging Hannah hin und betete im Haus des Herrn. In 1 Samuel 1:7. Im 1. Samuel 1:7. And she wept in the house of the Lord. Und sie weinte im Haus des Herrn. That wasn't the temple, that was the tabernacle. Das war nicht der Tempel, sondern das Zelt. But in the heart of David, aber im Herzen Davids, was this prayer. Gab es dieses Gebet. "One thing I've desired and that will I seek after." Eines habe ich mir erbeten und nach dem werde ich trachten. "To dwell in the house of the Lord." Dass ich im Haus des Herrn bleiben kann. And years later, und erst Jahre später, his son Solomon would write, hat dann sein Sohn Salomon geschrieben. In 2 Kings chapter 8 verse 17. 2. Könige 8 vers 17. He writes, "It was in the heart," or he said, "it was in the heart of my father David." Er sagt, es war im Herzen meines Vaters David. And he's praying this prayer to God. Er betet dieses Gebet zu Gott. "It was in the heart of my father to build you a house." Es war im Herzen meines Vaters, dir ein Haus zu bauen. In the heart of David. Im Herzen Davids. And this is a little bit of the Old Testament picture. Und da haben wir ein bisschen vom Bild vom Alten Testament. And then the temple was built. Und dann wurde der Tempel and erbaut. That was the house of the Lord. Das war das Haus des Herrn. And moving over to the New Testament, wenn wir uns jetzt ins Neue Testament bewegen, we don't find this term, the house of the Lord, da wird nicht mehr vom Haus des Herrn gesprochen, as much as we find the term, the house of God, sondern eher vom Haus Gottes. And it's interesting that in 1 Corinthians 3:17, und interessanterweise steht im 1. Korinther 3:17, the Apostle Paul warned the Corinthian church. Eine Warnung vom Apostel Paulus an die Korinther Gemeinde. Certain people. an bestimmte Menschen. He said, if you destroy the temple of God, da sagte, wenn ihr den Tempel des Gottes, wenn ihr den Tempel Gottes zerstört, if you destroy the house of the Lord, oder das Haus des Herrn zerstört, God will destroy you. Wird Gott euch zerstören. Because the temple is holy, weil der Tempel heilig ist, and so are you. So seid ihr auch heilig. And what it was saying was that the picture of the temple, was er damit sagen wollte, war, dass das Bild des Tempels in the Old Testament, im Alten Testament, is now a reality in the New Testament, jetzt im Neuen Testament realisiert wurde, in the church, in der Gemeinde, that we are the temple. Dass wir der Tempel sind. The local church is the temple of God. Die lokale Gemeinde ist der Tempel Gottes. In Ephesians 2:22, in Epheser 2:22, it says that we are built together, steht, dass wir zusammengefügt werden, as a habitation of God in the Spirit. Als eine Wohnstätte Gottes im Geist. 1 Peter 2:5, we are living stones. 1. Petrus 2:5, wir sind lebendige Steine. Built together into a spiritual house. Die zusammengebaut werden zu einem geistlichen Haus. Now if you look at 1 Timothy 3:15 with me. Wenn ihr mit mir zu 1. Timotheus 3:15 blättert. We clearly see what the house of the Lord is. Könnt ihr deutlich sehen, was das Haus des Herrn ist? 1 Timothy chapter 3. 1. Timotheus 3, Vers starting with verse 14. 14. I am writing these things to you, hoping to come to you before long. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. But in case I am delayed, wenn ich aber zögere, I write so that you may know how one ought to conduct himself in the house of God. Schreibe ich, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Which is the church of the living God. Das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. The pillar and support of the truth. Die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. The pillar and the foundation of the truth. Die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. I write to tell you how to behave in the house of God. Ich schreibe dir, um dir zu sagen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. That house of God is the church. Denn dieses Haus Gottes ist die Gemeinde. Of the living God. Des lebendigen Gottes. And we, the church, are the pillar and the foundation of truth. Und als Gemeinde sind wir die Grundlagen der Wahrheit. That means that we are the vehicle with which God brings the truth into the world. Das bedeutet, dass wir das Mittel sind, mit dem Gott die Wahrheit in die Welt bringt. That means when people look at the church, das bedeutet, wenn Menschen auf die Gemeinde schauen, they should be perceiving the truth of the gospel. Sollten sie die Wahrheit des Evangeliums wahrnehmen können. And what the devil likes to do is bring in hypocrisy. Was der Teufel gern macht, ist, dass er Heuchelei hineinbringt. To destroy that testimony. Um gerade dieses Zeugnis zu zerstören. So that people will no longer look to the church. Damit die Menschen gar nicht mehr auf die Gemeinde schauen. But it's clear here. Aber hier wird deutlich. That we are the church. Dass wir die Gemeinde sind. We people are the church. Wir Menschen sind die Gemeinde. Living stones brought together. Lebendige Steine, die zusammengebracht worden sind. Now in Acts chapter 2, in Apostelgeschichte 2, it says in verse 46, steht in Vers 46, that they continued daily with one accord in the temple. Dass sie täglich einmütig im Tempel verharrten. And then it goes on in chapter 5 verse 42. Und dann in Kapitel 5, Vers 42. It says that they were in the temple every day. Steht, dass sie jeden Tag im Tempel waren. And in every home. Und in den Häusern. So this was the church life. Das war also das Gemeindeleben. In the first century. Im ersten Jahrhundert. They would gather at the temple. Sie haben sich im Tempel versammelt. And then they would gather into homes. Und in ihren Häusern. So the building itself. Also das Gebäude in sich, Lebgasse 34, Lebgasse 34, is not the house of God, ist nicht das Haus Gottes by itself. Für sich genommen. We are the house of God. Wir sind das Haus Gottes. We the people. Wir die Menschen. But, aber, with a big but, mit einem großen if aber, we are in this house, wenn wir in diesem Haus sind, in Lebgasse 34, in der Lebgasse 34, then Lebgasse 34 is the house of the Lord. Dann ist die Lebgasse 34 das Haus des Herrn. Because we are in this house. Weil wir in diesem Haus sind. When we leave this house, wenn wir dieses Haus verlassen, it is no longer the house of the Lord. Ist es nicht mehr das Haus des Herrn. Think of an egg. Denkt an ein Ei. You go to buy an egg in the store. Ihr wollt ein Ei im Laden kaufen. And you say, I'm looking for the eggs. Und ihr sagt, wo sind hier denn die Eier? How much do they cost? Wie teuer sind die? It's 2 Euro for 12. 2 Euro für 12. I don't want the shells though. Ich will aber nicht die Schalen. I just want the egg. Ich will nur das Ei. No, that is the egg. Na, das ist das Ei. Now, why do I have to pay extra for the shell? Na, warum muss ich jetzt extra zahlen für die Schalen? Because the shell is part of the egg. Weil die Schale ist Teil vom Ei. No one would say that the shell was not part of the egg. Niemand würde auf den Gedanken kommen zu sagen, dass die Schale nicht Teil ist vom Ei. This is an egg. Das ist ein Ei. And when I crack the shell and let the egg out, wenn ich das Ei aufschlage und das Ei rauslasse, no one would say that the shell is the egg. Würde niemand sagen, dass die Schale das Ei ist. It's an interesting relationship here, right? Das ist eine interessante Beziehung, oder? This is very deep. Das ist ganz tief. But it is exactly like this building. Aber es, genauso ist es auch mit diesem Gebäude. This building is a shell. Dieses Gebäude ist eine Hülle, we live in. In der wir leben. And together in this building, und zusammen in diesem Gebäude, we are the house of the Lord. Sind wir das Haus des Herrn. The egg in the shell is the egg. Das Ei in der Schale ist das Ei. Look, this is an egg. Schau, das ist ein Ei. I'm gonna throw this egg at you. Ich schmeiß dir das Ei auf dich. It's an egg. Es ist ein Ei. It's a shell. Eine Schale. It's the white, it's the yolk. Das Eiweiß und das Eigelb. And if we really want to get deep, we'll say that the yolk is the Lord. Und wenn man ganz genau jetzt sein will, kann man sagen, dass das Eigelb der Herr ist. Us. Und wir sind das Eiweiß. And then the shell is Lebgasse 34. Und die Schale ist Lebgasse 34. Now we don't necessarily need the shell. Wir brauchen nicht unbedingt die Hülle. We can just have the yolk and the egg white. Wir könnten auch einfach das Eiweiß und das Eigelb haben. It's an egg. Es ist immer noch ein Ei. But there's something about the shell. Aber da gibt's was Wichtiges it's an der Schale. A house of the egg. Es ist das Haus des Eis. And this is the picture that we have with this building. Und dieses Bild haben wir auch mit unserem Gebäude. We would be foolish to think that just because we walk into this building, es wäre töricht, wenn wir denken würden, nur weil wir in dieses Gebäude hineingehen. Something, I mean, there is in one sense a very sacred thing about the building. Also in gewissem Sinne ist es ein heiliges Gebäude. But we would be foolish to think that this building itself is the house of the Lord. Aber es wäre nicht richtig zu denken, dass dieses Gebäude das Haus des Herrn ist. Without realizing that we are the house of the Lord in this building. Ohne zu bedenken, dass wir das Haus des Herrn sind in diesem Gebäude. So it is important to have a house. Es ist also wichtig, ein Haus zu haben. Together with the house, we are a testimony to this community. Zusammen mit dem Haus sind wir ein Zeugnis für diese Umgebung. We can meet in houses. Wir können uns auch in Häusern treffen. 15 here, 15 there, 20 there. 15 hier, 15 da, 20 but dort. But the temple that was in Jerusalem. Aber der Tempel in Jerusalem was a testimony. War ein Zeugnis. It was a rallying point. Da haben sich alle getroffen. This is why in Psalm 122 verse 1. Darum steht in Psalm 122 Vers 1. The psalmist says, I was glad. Da sagt der Psalmist, ich war froh. When they said, let us go to the house of the Lord. Als sie sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. One of our kids came into the door. Eins unserer Kinder kam heute durch die Tür. Year, letztes Jahr. And he opened the door and he just went. Ah. So ist er reingekommen. I'm here. Ich bin hier. I'm in the house of the Lord. Ich bin im Haus des Herrn. That's not what he said, but this is what he lived. Das hat er nicht gesagt, aber das hat er ausgedrückt. Like I'm back. Ich bin zurück. I'm in the house of the Lord. Ich bin im Haus des Herrn. The building. Das Gebäude. That houses our church community. In dem unsere Gemeinde sich treffen kann. Now, I want to bring out two points about the building fund. Ich möchte noch über das Geld für das Gebäude zwei Dinge sagen. I really want this to build us up. Ich möchte das nur, dass es uns ermutigt. You know, we can only squeeze the lemon so much. Man kann eine Zitrone nur bis zu einem gewissen Grad ausdrücken. We have 370,000 Euro for the building so far. Wir haben 370,000 schon. We're 70% there. Also sind wir 70% Some of that money we had. Ein Teil des Geldes hatten wir. In the church savings. Gespart von der Gemeinde aus. Some of that money came from a few very generous people. Ein Teil des Geldes kam von ein paar wenigen sehr großzügigen Gebern. And the rest came from us. Und der Rest kam von uns. And we need about 130,000 more. Und wir brauchen noch 130,000. And I just want to bring out two principles today in light of that. Und in Bezug auf das möchte ich zwei Prinzipien herausstreichen. And the first one we find in 2 Kings chapter 7. Das erste finden wir in 2. Könige Kapitel 7. Are you there? Seid ihr dort? Okay. In 2 Kings 7 they were in a crisis. Im 2. Könige 7 befanden sie sich in einer Krise. And here's our first principle. Und da kommt unser erstes Prinzip. That God will never call us to anything. Dass Gott uns niemals zu irgendetwas beruft. That we can do without him. Was wir ohne ihn tun können. They couldn't leave Egypt without God. Sie konnten Ägypten nicht verlassen ohne Gott. They would never get through the Red Sea. Sie wären nie durch das Rote Meer they gegangen. Couldn't get through the Jordan River without God. Sie hätten auch ohne Gott auch nicht durch den Jordan Fluss gehen können. They couldn't have destroyed Jericho without God. Sie hätten Jericho nicht einnehmen können ohne Gott. They would never have inhabited the land without God. Sie hätten das Land nie besiedeln können ohne Gott. But Caleb said, "We are more. God is more than able." Aber Caleb sagte, Gott ist mehr als fähig. The spies said, "But we are like grasshoppers in their eyes." Die Spione sagten, aber wir sind wie Grashüpfer in ihren Augen. And Caleb said, "Shut up." Und Caleb sagt, seid leise. God is more than able. Gott ist we mehr are als more fähig. Than able to take the land. Wir sind mehr als fähig, das Land einzunehmen. God has never called us to do something. Gott hat uns nie dazu berufen, that etwas we can zu accomplish tun, without him. Was wir ohne ihn erreichen können. So 2 Kings chapter 7, they're in a crisis here. 2. Könige 7, die befinden sich in einer Krise. The king of Aram comes and he besieges the city. Der König von Aram kommt und umzingelt die Stadt. And he is starving the city. Und die Stadt wird ausgehungert. I mean, they are starving. Die verhungern. There's nothing to eat. Es gibt nichts zu essen. They were selling a cup of dung. Sie haben eine Tasse Mist verkauft. For 5 shekels. Für 5 Shekel. I think probably a shekel to them is like a euro to us, you know. Ich denke mir, dass ein Shekel so wie ein Euro für uns wäre. Probably, I'm guessing, you know. Rate ich nur mal so. Could you imagine someone sells you a cup of pigeon dung, scraped it off the stairs, pigeon dung, you Könnt know? Ihr euch vorstellen, dass jemand eine Tasse voll Taubenmist aufkratzt und wir das verkaufen will. Some pigeons. Schau, ein paar Tauben. Would you like to buy this? Möchten Sie das gern kaufen? It's on sale. Das ist im Angebot. 5 Euro. 5 Euro. I'll give you 4. No. 5 Euro. 5 Euro. For a cup of pigeon dung. Für eine Tasse Taubenmist. Or donkey dung, you know. Oder Eselmist. There's no more dung. They've eaten everything and now. Es gibt keinen Mist mehr. Sie haben schon alles gegessen. They're looking everywhere just to put some dung in a cup and sell it. Jetzt schauen Sie, halten Sie überall Ausschau nach Dung, den Sie aufsammeln können und it verkaufen können. Was so bad. So schlimm war das. But then the prophet came. Aber dann kam der Prophet. And he said tomorrow. Und sagte morgen. About this time. Ungefähr zu dieser Tageszeit. 7 liters of fine flour. Brauchen wir 7 Liter von fein gemahlenem Mehl. Will be sold for 1 shekel. Die werden verkauft werden für 1 Shekel. Tomorrow, about this time. Morgen ungefähr zu dieser Zeit. Today you're buying a cup of dung for 5 Euro. Heute kauft ihr eine Tasse Mist für 1 Euro. Tomorrow Euro. You'll be buying 7 liters of fine flour. Morgen werdet ihr 7 Liter von fein gemahlenem Mehl kaufen für einen. And the royal officer says. Und die Boten des Königs sagen. Look at verse 2. Vers 2. And the royal officer on whose hand the king was leaning answered the man of God and said. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, den Mann Gottes und sagte. If the Lord should make windows in heaven, could this thing be? Siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Then the man of God said. Er aber sagte. Behold, siehe, you shall see it with your own eyes, but you shall not eat it. Du wirst es noch mit eigenen Augen sehen, doch wirst du nichts davon essen. Now look at verse 6. Schaut euch Vers 6 an. For the Lord caused the army of the Arameans to hear a sound of chariots. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen, a sound of horses, und ein Getöse von Pferden hören lassen. Even the sound of a great army. Das Getöse einer großen Heeresmacht. So that they said to one another. Da hatten sie einer zum anderen gesagt. Behold, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben. And they were so frightened, dass sie uns überkommen sollten. That they just so Angst, ran. Dass sie einfach weggerannt sind. They all ran. Sind alle weggerannt. They left everything. Sie haben alles zurückgelassen. They didn't even take their food. Sie haben nicht einmal ihr Essen mitgenommen. They had their camp set up around the city. Sie hatten ihr Zeltlager um die Stadt aufgeschlagen. And at night, und in der Nacht, the angel sets up the speakers. Hat der Engel die Lautsprecherbox they aufgestellt. Put the CD in. Und hat die CD reingetan. And said, "Watch this." Und hat gesagt, jetzt schaut zu. And all of a sudden the Arameans at night, "Do you hear that?" Und plötzlich sagen die Aramäer, "Hast du das gehört?" "Do you hear that?" "Hast du das gehört?" "It's a great army." Eine große Armee. The angel's on top of the mountain with the huge speaker. Der Engel steht auf der Bergspitze mit dem großen Lautsprecher. Turn it up a little bit. Bisschen lauter. "I'm getting out of here." Ich verschwinde. They all ran. Die sind alle weggerannt. They left everything. Sie haben alles zurückgelassen. Everything. Alles. And these four lepers found it the next morning. Und vier Aussätzige haben das am nächsten Morgen entdeckt. They were starving and they said, "Hey." Die waren am Verhungern und haben gesagt, "Hey, let's go to the Arameans and see if they'll give us some food." Gehen wir zu den Arameern und schauen mal, ob die uns ein bisschen Essen geben. I mean, the worst they can do is kill us. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie uns umbringen. Let's go. Gehen wir. Hello. Hello. Anybody home? Jemand zu Hause? We're just four Jewish lepers here. Wir sind vier jüdische Aussätzige hier. Looking for a handout. Wir brauchen ein bisschen Essen. If you don't want to give us anything, just kill us. Wenn ihr uns nichts geben wollt, dann hallo. Hallo. Anybody home? Ist da niemand? There's nobody there. Niemand war da. Everybody's gone. Alle sind weg. I mean, there's still food. Is ham and eggs still in the pan? Da gibt's noch Schinken und Ei in der Pfanne. All food. You're just eating and eating. Sie haben's in sich hineingestopft. And they had a great time. Und haben sich. They're putting on garments and all kinds of stuff. Haben sich eingekleidet. Wow, schau dir das an. Gold, silver. Gold, Silber. And then one of them says, und dann sagt einer von denen, "We better go tell the rest in there." Wir sollten das mal den anderen sagen. "Of all this stuff out here." Dass alles hier draußen bereit ist. "We'd better tell them the good news." Es ist gut, besser, wenn wir ihnen die gute Nachricht überbringen. I want you to think for the first point on this phrase. Ich möchte wegen dem ersten Punkt, dass ihr an diesen Satz denkt. The Lord caused. Der Herr hat bewirkt. God worked. Gott hat gewirkt. God did it. Gott hat es getan. This building, dieses Gebäude, and all that God wants to do, und alles, was Gott tun möchte, He wants to do it. Er will das machen. He wants our testimony in next year to be God caused. Er möchte, dass wir nächstes Jahr sagen können, Gott hat es bewirkt. God did it. Gott hat's gemacht. So that we can tell our children, God did it. Damit wir unseren Kindern sagen können, Gott hat es gemacht. It was a miracle. Das war ein Wunder. God did it. Gott hat es gemacht. You see Lebgasse 34, the house of the Lord? Seht ihr die Lebgasse 34, das Haus des Herrn? The eggshell of our community? Die Eierschale unserer Gemeinschaft. God did it. Gott hat das gemacht. You see the third and the fourth floor up there? Seht ihr den dritten und vierten Stock da oben? Can you hear the kids in the swimming pool on the fifth floor? Könnt ihr die Kinder hören im Swimmingpool im fünften Stock? God did it. Gott hat das gemacht. Let me tell you how God did it. Lass mich dir erzählen, wie Gott das gemacht hat. For the Lord caused the Arameans to hear the sound of a great army. Denn der Herr bewirkte, dass das Heer Arams ein Getöse von Wagen und einer Armee hörte. So this is our first point. Darum geht's beim ersten Punkt. That the royal officer said, is this possible? Dass der Anführer des Königs sagte, ist das möglich? God would have to open up the windows of heaven. Da müsste ja Gott die Fenster des Himmels öffnen. That's exactly what he was going to do. Das wollte er ja auch genau machen. And this officer who was in unbelief. Und dieser Anführer, der sich in Unglauben befand. He was the one who opened the gate. Er war derjenige, der das Tor öffnete. He said, "Hey!" Er sagte, hey! There's food out there. Da gibt's Essen da draußen. I'll go open the gate here. Ich werde das Tor öffnen. And by the time he opened the gate, the people just ran over him. Und wie er das Tor geöffnet hatte, ist er überrannt worden von den Menschen. And he was just being trampled underfoot. Man ist über ihn drüber getrampelt. Wait. And he didn't see it. Er hat's nicht gesehen. Is people like that in the church? Solche Menschen gibt's auch in der Gemeinde. God brings us to a place. Gott bringt uns an einen Ort. There's no way to get through. Wo es keinen Durchgang gibt. And they say, we'll never get through this. Und die sagen, ja, da können wir nicht weitergehen. God would have to open up the windows of heaven for us to get through this. Da müsste Gott schon die Fenster des Himmels öffnen, dass wir da durch können. And God says, I was thinking the same thing. Und Gott sagt, ja, daran habe ich auch gedacht. But you know what? You will see it with your eyes, but you won't partake of it. Und er sagt, ja, weißt du wirst es mit deinen Augen sehen, aber wirst keinen Anteil daran haben. Number one, there has to be a miracle. Erstens, es muss ein Wunder geben. Lukas 1:37. Nothing is impossible for God. Für Gott ist nichts unmöglich. These were the words of the angel Gabriel to Mary. Das war das, was der Engel Gabriel der Maria sagte. Nothing is impossible for God. Bei Gott ist nichts unmöglich. All right, but number two is the second point. Und zweitens. And this we find in 1 Chronicles 21. Den zweiten Punkt finden wir in 1. Chronik 21. Can you find that 1 Chronicles 21? 1. It's Chronik like Samuel 21. King's Chronicles. Samuel Könige Chronik. Now this is an interesting little story. Das ist eine interessante Geschichte. David is told to buy a piece of property. Man sagt David, dass ein Stück Land kaufen soll. From this man Ornan. Ornan heißt der Mann, der ihm das sagte. But Ornan. Nicht Orman, aber Ornan. That's where Pastor Brent got his last name from. Daher hat Pastor Brent seinen Nachnamen. Ornan was a Jebusite. Ornan war ein Jebusiter. From California. Aus Kalifornien. And he owned a piece of property. Ihm gehörte ein Stück Land. And the prophet told David, go buy the piece of property. Und der Prophet sagte David, geh und kauf dieses Stück Land. So David came to Ornan and he wanted to buy it. David kam zu Ornan und wollte dieses kaufen. But Ornan wanted to give it to David. Aber Ornan wollte es David geben. And in verse 24, this is what King David said. Und in Vers 24 sagt David. But King David said to Ornan. Aber der König David sagte zu Ornan. No. Nein. But I will surely buy it for the full price. Sondern kaufen will ich es, und zwar für den vollen Preis. Now our second principle is coming. Jetzt kommt unser zweites Prinzip. For I will not take what is yours for the Lord. Denn ich will nicht, was dir gehört, für den Herrn nehmen. Or offer a burnt offering which costs me nothing. Und umsonst Brandopfer opfern. This is our second principle. Das ist unser zweites Prinzip. First one is that God wants to do it. Das erste ist, dass Gott es tun will. The second one that is while God is doing it. Das zweite Prinzip ist, während Gott das tut. It cannot cost us nothing. Kann es nicht sein, dass uns nichts kostet. And here's the next principle. Und das nächste Prinzip kommt and jetzt. I'll put it in the question form. Und ich will das in einer Frage formulieren. Can we expect God to do the impossible? Können wir von Gott erwarten, dass er das Unmögliche macht? If we do not do the possible. Wenn wir das Mögliche nicht tun. Do you get that? Versteht ihr das? Can we expect God to work in miracles on our behalf? Können wir erwarten, dass Gott für uns Wunder vollbringt? Big miracles. Große Wunder. When we won't do the things that are possible. Wenn wir die Dinge nicht tun, die möglich innerhalb unserer Möglichkeiten stehen. Through simple faith. Durch einfachen Glauben. Now, this the money that we need is I think is beyond our church. Das Geld, was wir brauchen, kann unsere Gemeinde nicht aufbringen. I think we've squeezed the lemon as tight as we can, almost. Ich glaube, wir haben die Zitrone schon fast fertig ausgedrückt. You're not going to get 130,000 euro out of this lemon, you know. Du kriegst nicht 130,000 euro aus dieser Zitrone. You know, we can squeeze and squeeze. Da können wir drücken und drücken, da kommt einfach nichts. I mean, my wife and I put into the building fund. Meine Frau und ich haben zum Gebäude gegeben. And that was a nice pinch, you know. Und das hat wehgetan. That would have been a nice vacation somewhere. Nice. Das wäre ein schöner Urlaub irgendwo gewesen. You know, when we put that in, it hurt. Als wir das gegeben haben, hat das sehr weh getan. When I think about it, I don't think about it, you know. Wenn ich dran denke, na, ich will lieber nicht dran denken. Don't think about it. Nicht dran denken. It has to cost us something. Es muss uns etwas kosten. So this is my prayer. Also mein Gebet lautet so. And this is what I'm going to ask the church. Und das möchte ich auch die Gemeinde bitten. Would we all just prayerfully consider? Wollen wir alle im Gebet Folgendes in Betracht ziehen? What God would have us to give. Drüber nachdenken, was Gott möchte, dass wir geben. In a prayer, on our knees somewhere. Im Gebet, auf unseren Knien irgendwo. Lord, in the next week or two, in den nächsten ein oder zwei Wochen, show me clearly what my part is. Zeig mir ganz klar, was mein Anteil ist. Now, for some of us, bei manchen von uns, like for example last week, zum Beispiel letzte Woche, I had a refugee come up to me, kam ein Flüchtling zu mir, who has no money, hat kein Geld. And he said, I have 100 euro for the building fund. Er sagt, ich habe 100 euro für das Gebäude. Now that 100 euro was a lot of money for this guy. Und diese 100 euro waren sehr viel Geld für den. A lot of money for this guy. Sehr viel Geld für ihn. And that hurt. Das hat wehgetan. But the smile on his face. Aber das Lächeln auf seinem Gesicht. When he said to me, Pastor Rob, I have 100 euro for the building fund. Where do I put it? Wo er mir sagte, Herr Pastor Rob, ich habe 100 euro für das Gebäude. Wo kann ich das hintun? If this guy didn't have ears, wenn der keine Ohren gehabt hätte, his smile would have went to the back of his head. Wäre sein Lächeln bis zum Hinterkopf gegangen. He was so happy. Der war so fröhlich. Where's the building fund? Wo kann ich für das Gebäude was And geben? I thought, wow, a refugee. Und ich dachte mir, wow, ein Flüchtling. Is going to put that much money in. Will so viel Geld geben. Now that's what God told him to give. Das hat Gott ihm aufs Herz gelegt zu geben. Listen close, this is my point. Und jetzt hört gut zu, mir geht's darum. In Luke 21 verse 2. In Lukas 21 Vers 2. The Lord there was this woman who put in the offering. Gab es eine Frau, die eine Spende gegeben hat. Just a couple of groschens, you know. Ein paar Groschen nur. And the Lord said, truly I tell you. Und der Herr sagte, wahrlich, ich sage euch. That woman put more in than anybody. Dass diese Frau mehr gegeben hat als alle anderen. Because it came out of her need. Weil es aus ihrem Mangel kam. Which means it hurt. Das bedeutet, es hat wehgetan. When she put it in, it hurt. Als sie es gegeben hat, hat es wehgetan. Here's another principle. Und noch ein anderes Prinzip. We can do things that hurt, but we do it with joy. Wir können Dinge tun, die uns Schmerzen bereiten, aber trotzdem mit Freude das Hebrews tun. 12:2. Hebräer 12:2. As Jesus hung on the cross, it says for the joy that was set before him. Als Jesus am Kreuz hing, steht dort um der Freude willen, die vor ihm lag. He endured the cross. Hielt er das Kreuz aus oder durch? Now, this is what I'm thinking. Und ich denke so. I'm thinking if everybody is obedient. Ich denke, wenn jeder gehorsam ist. To the voice of God. Der Stimme Gottes gegenüber. We won't have enough money. Werden wir nicht genug Geld haben. We'll still be short. Es wird immer noch nicht reichen. We may not even reach 400,000. Vielleicht erreichen wir nicht mehr 400,000. But God will do the rest. Aber Gott wird den Rest machen. God will do the rest. Gott wird the den Rest yoke machen. Is easy and the burden is light. Das Joch ist sanft und die Last ist leicht. God doesn't want us to have the glory. Gott möchte nicht, dass wir uns rühmen können. He wants the glory. Er möchte die Herrlichkeit haben. God, if we were all before the Lord, wenn wir alle vor den Herrn kämen, in prayer, im Gebet, Lord, What would you have me to give? Herr, was möchtest du, dass ich geben soll? All I want to do is your will. Alles, was ich tun möchte, ist dein Wille. I talked to somebody who wanted to put they wanted to put a nice big gift in. Ich habe mit jemandem gesprochen, der ganz schön viel geben wollte. And I thought. Und ich dachte. I said, can you hold that gift for a month? Ich habe gesagt, kannst du dieses Geschenk für einen Monat noch zurückhalten? That gift. Dieses Geschenk was so awesome. War so riesig. For this person. Also in Bezug auf wer das war. I didn't even know what to say. Ich wusste gar nicht, was ich sagen wollte. I was speechless. Ich war sprachlos. It was the person was giving so unbelievably sacrificially. Die Person hat so wahnsinnig als Aufopferung gegeben. I said, you know, this is a church thing. Ich habe gesagt, weißt du, das ist eine Angelegenheit this der Gemeinde. This is not like only your responsibility. Das ist jetzt nicht nur deine Verantwortung. If everyone gave like this woman, wenn jeder so geben würde wie diese Frau, we could buy the building cash. Könnten wir bar bezahlen fürs Gebäude? We don't want that. Das wollen wir nicht. And I told this person, hold off a little bit. Hold on. Und ich sagte der Person, behalt es noch ein bisschen. Hold it, because there's a lot of us here. Behalt es noch, weil es gibt sehr viele von uns hier. Please. Bitte. To obey is better than sacrifice. Gehorchen ist besser als Opfer. You may want to give more than God wants you to give. Es kann sein, dass du mehr geben willst, als was Gott möchte, dass du geben sollst. We don't want to strive in this thing. Wir wollen in diesem Ding uns nicht überbemühen. Thinking that there's not going to be a miracle. Und so denken, dass es kein Wunder geben würde. Like it's all about us. So als müssten wir das Ganze machen. And then on the other side, we don't want to be thinking it's all about God. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht denken, dass nur Gott alles macht. As we sit in our Gemütlichkeit. Während wir in unserer Gemütlichkeit sitzen. Oh, God will do it. Ah, Gott wird's schon machen. I'm not going to give anything that hurts. Ich werde gar nichts geben, was wehtut. The two have to come together. Die zwei müssen zusammenkommen. And when we all go before the Lord, und wenn wir alle vor den Herrn and gehen, I'm going before the Lord with my wife again, und ich gehe noch mal vor den Herrn mit meiner Frau, and I'm getting ready for one more pinch, und ich bereite mich vor auf noch einen, okay, Lord, Zwicker. Okay, Herr. We have 2 weeks. 2 Wochen haben wir noch. What would you have us to give additionally? Was möchtest du, was wir noch zusätzlich geben? This should put us at rest. Und das sollte uns beruhigen. Because if we're all before the Lord, denn wenn wir alle vor dem Herrn sind, and we're all listening to his voice, und alle auf seine Stimme hören, God will open the windows of heaven, wird Gott die Fenster des Himmels öffnen, and he will cause this thing to happen, und wird bewirken, dass das durchkommt. Do you know that God could bring someone in, wisst ihr, dass Gott jemanden hineinbringen könnte, just pay for the whole building, der einfach für das ganze Gebäude zahlen würde? Just give it to us. Und es uns einfach geben würde. Well, imagine this one in 10 years from tonight. Stellt euch vor, in 10 Jahren von heute Abend. We have 3-4 floors on top of this. Wenn wir 3 oder 4 Stockwerke hier oben haben. What happened? Und was ist passiert? We got a whole school, everything imaginable. Eine ganze Schule, alles, was man sich vorstellen kann. The church is burst out, teenagers everywhere. Die Gemeinde bricht aus den Fugen. Jugendliche überall. We're going crazy with teenagers. Überall. Teenager. We don't even know what to do with them anymore. Wir wissen schon gar nicht mehr, was wir mit so vielen machen sollen. Revivals breaking out everywhere. Erweckungen überall. And someone says, when did this happen? Und jemand sagt, wann ist das passiert? Well, 10 years ago, when we wanted to buy the building. Vor 10 Jahren, als wir das Gebäude kaufen wollten. We didn't have enough money. Hatten wir nicht genug Geld. And we thought, we'll never reach that amount. Und wir dachten, die Summe erreichen wir nie. And the strangest thing happened. Und etwas Interessantes ist passiert. God caused the owner to give us the building. Gott hat bewirkt, dass der Besitzer uns das Gebäude gegeben hat. Then we used our down payment to build the levels on top. Dann haben wir unsere Anzahlung dafür benutzt, dass wir die weiteren Stockwerke, dass wir aufgestockt haben. God caused this. Gott hat das bewirkt. That's the testimony God wants us to have. Das ist das Zeugnis, was Gott für uns haben möchte. I don't know how he'll do it. Ich weiß nicht, wie er das machen wird. But I know one thing for sure. Aber eins weiß ich ganz sicher. Is if we, each one of us, wenn jeder von uns, and God knows every one of our hearts, und Gott kennt jedes einzelne Herz. I don't want to be the one hiding. Ich möchte nicht der sein, der sich versteckt. How much have we, I mean, how much have they given? Wie viel haben wir, also eher die, gegeben? Are we making it? Schaffen wir das? We don't have to give anything yet. Wir müssen noch nichts geben. Die schaffen das ohne uns. I don't want to miss that vacation. Ich will den Urlaub nicht aufgeben. They'll do it without us. Die schaffen das schon ohne uns. The other person's like, yeah, they're gonna do it without us. Der andere sagt dann auch, ja, die werden das ohne uns schaffen. They'll do it without us. Die schaffen das schon ohne uns. And everybody's saying, they'll alle do it sagen, without us. Die schaffen das schon ohne uns. And there's not one person in, there's just a few people in the church giving. Es gibt nur ein paar, die ständig geben und geben. And God is looking down. Und Gott schaut sich das an. And he's saying, I will not do anything here. Und er sagt, da werde ich gar nichts tun. I will do nothing here. Gar nichts. So this is the point today. Also darum geht's heute. We can't do this without God. Wir können das ohne Gott nicht machen. If we squeeze this lemon, wenn wir diese Zitrone ausdrücken, we won't make it. Schaffen wir es nicht. But God will make it. Aber Gott wird es schaffen. And God doesn't even want to squeeze that lemon. Und Gott will die Zitrone gar nicht ausdrücken. God just wants us to be obedient. Gott möchte, dass wir gehorsam sind. Just, Lord, einfach nur Herr. This is the house of the Lord. Das ist das Haus des Herrn. This is the shell that we live in. Das ist die Hülle, in der wir leben. This is the building that all these Muslims see. Das ist das Gebäude, was all diese Moslems sehen. This is a testimony to the neighborhood. Das ist ein Zeugnis für die Nachbarn. Lord, Herr, what would you have us to give? Was möchtest du, dass wir geben? So that it pinches just a little bit. Damit es nur ein bisschen zwickt. Ooh, that hurt. Oh, das tut weh. What would you have us to give? Was möchtest du, dass wir geben? And when we all enter into a corporate obedience, und wenn wir alle in einen gemeinsamen Gehorsam eintreten, then the Lord will step in, dann wird der Herr and he will eingreifen do things, und Dinge tun, that we will speak about for generations von to denen come. Wir in den folgenden Generationen noch sprechen werden. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For Jesus Christ, für Jesus Christus, your Son, deinen Sohn, and we sing this song. Lass uns dieses Lied singen. To your glory and to His. Zu deiner und seiner Herrlichkeit. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poured out unto death. Many times I wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. I'm in that place once again. And once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are. Now you are exalted to the highest place, King of the heavens, where one day I'll bow, but for now I marvel at your saving grace, and I'm full of praise once again. And I'm full of praise once again. Lift your voice. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my Lord. And once again, I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my love. Once again I thank you. Once again I pour out my love. Lord, we thank you this morning. Herr, wir danken dir diesen Morgen for the cross, für das Kreuz, and how you poured your life out, und wie du dein Leben ausgegossen and hast, how much it cost you, und wie viel es dir gekostet hat. And Lord, we think of what David said. Und we think about what King David said. Wir denken daran, was König David gesagt hat. I will not buy this. Wir werden es nicht kaufen. If it does not cost me something. Wenn es nicht etwas kostet. And Lord, we don't want to be in this building. Und Herr, wir wollen nicht in diesem Gebäude sein. If it doesn't cost us something. Wenn es uns nicht etwas kostet. Lord, we look at the cross. Wir schauen auf das Kreuz. And we see all that you gave. Und wir sehen alles, was du gegeben hast. Lord, we look at this community. Und wir schauen auf diese Gemeinschaft. And all the people that could be part of our church. Und alle Menschen, die Teil unserer Gemeinde sein können. Teenagers, Jugendliche, who are not saved. Die nicht gerettet families, sind. Familien, businessmen, Geschäftsleute, artists, Künstler, students, Studenten, politicians, Politiker, athletes, Sportler, criminals, Kriminelle. Father, we pray for this city. Vater, wir beten für diese Stadt. For all the other churches. Für all die anderen Gemeinden. That you would strengthen all of us together. Du uns alle zusammen stärkst. That we would be an encouragement one to another. Dass wir eine Ermutigung einer dem anderen sind. Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. Maybe there's somebody here this morning you've never received the Lord. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der nicht Christus empfangen hat. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? And receive the Lord into your life. Und den Herrn in deinem Leben empfangen. As Pastor Francois was illustrating. So wie Pastor Franz Maurice illustriert hat. That Jesus can take away our sin. Dass Jesus unsere Sünden wegnehmen kann. And he can restore our life. Und er kann unser Leben wiederherstellen. He can even remove the scars. Er kann auch die Narben wegnehmen. Give us a brand new life. Und uns ein brandneues Leben geben. Pray with me. Bitte mit mir. Say God in heaven. Sage Gott im Himmel. Thank you. Danke. For Jesus Christ. Für Jesus Christus. Receive me. Empfange mich. As your child. Als dein Kind. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Receive me into your family. Empfange mich in deine Familie. Cleanse me. Reinige mich. Fill me. Fülle mich. I want to belong to you. Ich möchte dir angehören. I pray this in Jesus' name. Und ich bete das in Jesu Namen.